Und wir haben auch hier nicht theoretisch gehandelt. Was wir in diesen Monaten in Deutschland gesäubert haben, ist ungeheuerlich. Und dieser Säuberungsprozess geht dauernd weiter. Und nicht weniger haben wir aufgenommen den Kampf gegen die Zersetzung unserer Religion. Ohne dass wir uns irgendeiner Konfession verpflichteten, haben wir doch wieder dem Glauben die Voraussetzung gegeben, weil wir der Überzeugung waren, dass das Volk diesen Glauben benötigt und braucht. Und wir haben daher den Kampf gegen die gottlosen Bewegung nicht mit ein paar theoretischen Erklärungen aufgenommen. Wir haben sie beseitigt, ausgerottet.